1 spielt Musik aus der DDR. Wer will noch hören, wer was begangen hat? Verschweige ein Teil und wird wieder hart. Auch Internationales. Und doch bin ich mir manchmal ziemlich sicher. Nikita, du fühlst wie ich. Spielen wir neue Musik, dann in den Sendungen Ad Libitum und Was wäre wenn? Für eine Dusche war es längst zu spät. Die hätten mir das warme Wasser abgedreht. Hallo, hier ist Falk von der wunderschönen Insel Pellworm und ich grüße die Hörer von Radio DDR 1. Herber! Was geht, Hämmerchen? Mediengeschichte auf DDR 1. 1986 sprach Erich Honecker auf dem Parteitag in Berlin. Es gibt keinen Zweifel, als einer der beiden Staaten, die im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegsentwicklung auf deutschem Boden entstanden, hat die Sozialistische Deutsche Demokratische Republik etwas vollbracht, was von ihren Freunden gewürdigt wird, von ihren Feinden nicht übersehen werden kann. Anstelle der alten Gesellschaftsordnung haben wir eine neue errichtet. Im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland haben wir in der Deutschen Demokratischen Republik an der sensiblen Trennlinie zwischen zwei verschiedenen sozialen Systemen Europa, zwischen dem Warschauer Vertrag und der NATO unter weltoffenen Bedingungen eine Gesellschaft geschaffen, in der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitigt ist, in der sich die schöpferischen Kräfte des Volkes voll entfalten können. Sie füllen einen riesengroßen See. Strategie. Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sonnenklar. Fast wären wir zum Standesamt gefahren, bis alles plötzlich so verändert war. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Donnerstagnachmittag auf DDR1 gibt es Musikwünsche, dann schnell an uns, ddr1@web.de. Für Sie haben wir einen kleinen musikalischen Wunschbriefkasten eingerichtet. Außerdem in den kommenden Stunden gibt es aktuelle Geburtstagskinder. Wir erinnern an Filmstars vom DEFA-Kino und DDR-Fernsehen. Wir blättern in einem neuen Deutschland und präsentieren Ihnen das Programm von DDR1. Willkommen am 12. November. Frank Schöbel ist unser Titelbild bei Facebook für heute. Zwei Titel von ihm jetzt. Wir ziehen deine Flüsse in silbernes Band. Hier kommen die Sonne und Regen zustand. Hier lernst du die Sprache, hier kennst du dich aus. Hier lebst du, hier bist du zu Hause. Hier lernst du die Sprache, hier kennst du dich aus. Hier lebst du, hier bist du zu Haus. Hier tanzt dir im Herbstwind das buntfarbene Laub. Hier zaubert der Winter wie Schnee auf den Staub. Hier ruft dich im Frühling die Lerche hinaus. Hier lebst du, hier bist du zu Haus. Hier ruft dich im Frühling die Lerche hinaus. Hier lebst du, hier bist du zu Haus. Hier wölbt sich dein Himmel, hier rauscht dir dein Meer. Hier lernst du zu fragen, wohin und woher. Hier sind deine Freunde Tag ein und Tag aus. Hier lebst du, hier bist du zu Haus. Hier sind deine Freunde Tag ein und Tag aus. Hier lebst du, hier bist du zu Haus. aus einer Langspielplatte für Kinder, Komm, wir malen eine Sonne, hier lebst du, Frank Schöbel. Sein Bild in unserer Tagespräsentation via Facebook. Seien Sie gegrüßt, Original Berlin, gleich die Geburtstagskinder. Zuvor nochmal, Frank Schöbel, ich brauch dich so. Auf DDR 1 spricht Erich Honecker. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Und das galt natürlich auch für die Wunderwelt des Beat. Über eine lange Zeit hat DD64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Hinzu kam, dass im Zentralrat der Freien Deutschen Jugend eine fehlerhafte Beurteilung der Beatmusik gab. Sie wurde als musikalischer Ausdruck des Zeitalters der technischen Revolution entdeckt. Dabei wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Beat-Rhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen. Der schädliche Einfluss solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen wurde grob unterschätzt. Niemand in unserem Staate hat etwas gegen eine gepflegte Beatmusik. Sie kann jedoch nicht als die alleinige und hauptsächliche Form der Tanzmusik betrachtet werden. Diese Betrachtung brachte auch die Vielfalt der DDR-Rockmusik. Die tagesaktuellen Geburtstagskinder, jetzt hier auf DDR 1. Auf den Krieg Gerhard von Scharnhorst, 1755 geboren. Der Schauspieler Herbert Weißbach. Der Regisseur Hans Deppe. Ein weiterer Regisseur Kurt Hoffmann und auch Ernst Albrecht. Der US-amerikanische Opernsänger Lawrence Winters. Heinz Schubert. Ekel Alfred. Der Schriftsteller Michael Ende. Grace Kelly. Der US-amerikanische Sektenführer und Massenmörder Charles Manson. Der Country-Sänger Al Hendricks Baba, der brasilianische Fußballspieler, der Regisseur Dieter Wedel, der Popsänger Brian Hyland, Booker T. Jones, die Country-Sängerin Barbara Fairchild, Maite Garcia, die Schauspielerin Anne Hathaway. Akustisch erinnern wollen wir an Loriot, Judith Holofernes von Wir sind Helden. Alles Gute ihr zum Geburtstag. Die Legende Joe Stafford, den Frontmann der Bay City Rollers. Neil Young, 75 wird er heute. Dann der Donald, nicht der Trump, sondern das Mitglied der Blue Oyster Cult. Der Frontmann von Hot Chocolate hätte heute Geburtstag feiern können. Und die Popdame Ann Lee. Aber zuerst Loriot. Und dies, mein Herr, ist der neue 1500 TM. Abgesehen von der unauffälligen Eleganz ist dieser Wagen rein technisch gesehen ein Automobil für dynamische Menschen, die den Blick auf das 21. Jahrhundert gerichtet haben. Der geruchsarme 4,5 Dreivierteltaktmotor aus handgetriebenem Silberamalgam wiegt unfrisiert nur 950 Gramm. Das ist nicht viel, wenn Sie bedenken, dass der Hubraum zwei großen Koffern und einer kompletten Campingausrüstung für vier Personen Platz bietet. Mit Rücksicht auf Kinder und Jugendliche geben wir keine Einzelheiten über das Verdichtungsverhältnis bekannt. Jedenfalls ist die bisher fünffach gelagerte Kurbelwelle nun herausnehmbar und Sie können sie lagern, so oft und wo auch immer Sie wollen. Vorn und hinten je zwei doppelt kohlensaure Hydrostabilisatoren von insgesamt 12 querliegenden, jedoch einzeln aufgehängten Drehstabteleskop-Stoßverstärkern in kurzhubigem MacGregor-Federbeinsystem garantieren die Straßenoberflächentreue des Fahrgestells. Verstehen Sie, Schlagloch bleibt Schlagloch. Der 1500 TM lässt sich übrigens infolge der drehfreien Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung mühelos aus jeder Kurve tragen. Sie können die Höchstgeschwindigkeit auch in kritischen Situationen voll ausfahren. Bei Aufprall auf harte Gegenstände zerlegt sich das Fahrzeug in aseptische Einzelteile von Erbsengröße. Eine Probefahrt wird Sie überzeugen. Wir haben eine Kurznachricht für Sie. Die Nachricht lautet: Mission Mainz, der Bild, Ausrufezeichen, Plakate 8, Verhaftungen, Nullpunkt, Mission 2, folgt, Punkt, holen den Vorschlag, Anna. Komm mal ans Fenster, komm her zu mir, siehst du da drüben, gleich dahinterm Wellblechzaun, da drüben auf dem Platz vor Aldi haben sie unser Abbild in Stein gehauen. Komm auf die Straße, komm her zu mir, überall Blumen und Girlanden halb zerknüllt. Sieht so aus, als hätten die unser Denkmal heute Nacht schon. Ich

miner for a heart of gold. It's these expressions I never hear that keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart. Thank you. Appetit auf einen krisensicheren Job? Dann komm ins Team von Domino's Pizza. Wir suchen Fahrer, Pizzabäcker und mehr. Schau gerne bei uns im Store vorbei oder bewirb dich auf dominosjobs.de. Schatz, diesen Winter soll's besonders glatt werden. Na, das hoffe ich doch. Hä? Faltenfreie Winteroutfits mit Otto und dem Beko-Trockner mit automatischem Knitterschutz und Energieeffizienzklasse A++ für nur 366 Euro. Auch mit 0% Finanzierung bis zum 7.12. Beko, jetzt in der Otto-App. Weihnachten hat dein Zuhause. Deins. DDR's. We'll be right back. Damit niemand verwirrt ist, Donald Rosa, auch Buck Dharma genannt, so heißt der US-amerikanische Rockmusiker der Band Blue Oyster Cult, auch er feiert heute Geburtstag. Das waren die Geburtstagskinder, jetzt das Neueste vom Tag. Viel neue Musik gibt es in diesen 2 Stunden. Neue Titel vorgelegt haben Shirley Bassey, Dame Shirley Bassey, Neil Young auch und die Kollegen von AC/DC, die hören wir gleich. Realize, AC/DC auf DDR1 Original Berlin. Gleich spreche ich mit Diana Gehn, genauer gesagt Diana Prosser Gehn, über ihre Kulturarbeit. Es geht auch um die Zöllner und Tino Eisbrenner, die wir dann natürlich mit aktuellen Produktionen hören werden. Zuvor NO55, Kurzschluss. Mir ist es nicht vom Durchgebrannt. Sie Telefon begrüße ich Dajana. Hallo, grüß dich. Hallo. Wir sprechen über Kunst und Kultur hier bei uns und du bist jemand, der Künstler aktiv unterstützt. Was machst du? Stell dich vor. Also hauptberuflich bin ich ja Erzieher, aber so nebenberuflich mache ich Veranstaltungen oder unterstütze halt Künstler, wenn sie irgendwelche Projekte haben. Ja, eigentlich so in dieser Art. Dann gib mal ein paar Beispiele. Passt ja ein bisschen zusammen, Erziehung und Kunst, weil Kunst ist ja auch ein Teil der Bildung, für mich zumindest immer gewesen und ich bin auch seit meinem 12. Lebensjahr da aktiv. Also bei Dirk Zöllner zum Beispiel, beim Crowdfunding, so wie viele andere Menschen auch, ne, habe ich damit gemacht. Oder Veranstaltungen, dass halt Künstler auch eine Bühne bekommen, manchmal auch eine sehr kleine, aber ist eine Auftrittsmöglichkeit, auch im ländlichen Gebiet, dass eben die Menschen auf dem Land eben auch die Möglichkeit haben, Veranstaltungen wahrzunehmen und die Künstler halt auch eine Möglichkeit haben, aufzutreten. Und das mache ich halt alles privat, ne? Weil ich finde, dass Kunst für alle zugänglich sein soll. Ja, das ist ein guter Ansatz, den ich auf jeden Fall auch teile. Auch wir verdienen übrigens mit unserer Arbeit kein Geld und wollen das eigentlich auch gar nicht. Es geht im Prinzip dazu, die Begegnung von Menschen zu fördern. Das ist jetzt natürlich in Zeiten von Corona sehr, sehr schwierig. Wie nimmst du das wahr? Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Also ich versuche ja auch im Dezember eine Veranstaltung zu machen mit Eisbrenner und seiner Band, ein Weihnachtskonzert. Und man organisiert, schreibt Hygienekonzepte, muss Lüftungskonzepte beachten, also ganz viele Dinge. Und trotzdem wird dann vom Staat halt dann gesagt, nein, ne, also dürfen nicht stattfinden. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass im Dezember trotzdem das Konzert stattfinden kann, weil es ist halt momentan sehr schwer. Ne? Und viele Künstler empfinden so, wenn sie, wir sagen zum Beispiel, dann gebt doch eure PayPal-Adresse, wir spenden. Und viele Künstler empfinden es auch als Betteln, wo wir sagen, nein, ihr bettelt nicht, ihr habt Berufsverbot zum Schutz von uns allen. Also müssen wir, wenn wir nach dieser Zeit Kunst genießen wollen, auch für euch was tun, dass ihr diese Zeit überbrücken könnt. Und wenn man Existenzängste hat, kann man nicht kreativ sein, kann man nicht denken, sondern frisst die Seele auf, sage ich immer. Seele, das ist ein guter Übergang. Du hast auf deiner Facebook-Seite Tilda Swinton, die britische Schauspielerin, zitiert: Kunst ist gut für meine Seele, gerade weil sie mich daran erinnert, dass wir überhaupt Seelen haben. Ein guter Satz, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Hat sie richtig auf den Punkt gebracht. Und da hat jemand kommentiert, und diese Seelen werden nun kaputt gemacht. Wie groß ist deine Hoffnung für die nächste Zeit? Bist du optimistisch? Bedingt. Also so, ich hoffe immer, dass das Beste, ne, dass irgendwann alles mal ein Ende hat oder auf eine andere Art weitergehen kann. Aber natürlich hat man auch Tage, wo man auch sagt, boah, wie soll es weitergehen? Ne? Und aber ich hoffe, dass spätestens nächstes Jahr im Frühjahr wieder so einigermaßen mit Konzerten, Theatern alles weitergehen kann. Und ich hoffe natürlich viel früher, aber da schwindet meine Hoffnung manchmal, wenn man so die Nachrichten liest und hört. Drücken wir einander die Daumen. Ich möchte noch fragen, wo du regional eingeordnet bist. Wo kommst du her? In welcher Region bemühst du dich? Brandenburg im Kreis Barnim. Genau. Ja, da dürft ihr ja wenigstens noch rüber von Brandenburg. Ich sitze in Mecklenburg-Vorpommern und da geht das gar nicht. Genau, da geht's gar nicht, genau. Bilder malst du noch? Da wollte ich dich noch fragen. Es sind zum Teil sehr schöne Bilder. Was gibt dir das? Viele Menschen nehmen zu Silvester sich immer vor, was macht man in diesem Jahr, weiß ich, abnehmen, rauchen, aufhören oder so. Und ich dachte immer, boah, ich nehme mir was vor, wo die Menschen mir immer eingeredet haben, das kannst du nicht. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, jeder sagt immer, ich kann nicht malen. Und dann dachte ich, probiere es einfach mal jetzt so und sehr laienhaft, aber ich finde, es wird immer besser. Also so habe ich mir vorgenommen, jedes Jahr irgendwas zu machen, wo die Menschen einen eingeredet haben, kannst du sowieso nicht. Ne, so. Und so kam es zum Malen. Das ist auf jeden Fall tugendhaft. Also ich nehme mir jedes Jahr vor, ich nehme 2 Kilo zu und ich schaffe das auch. Oh, das ist super. Gut, dann spielen wir jetzt noch Musik. Du hast 2 Künstler erwähnt, die natürlich auch fest zu unserem Programm gehören. Tino Eisbrenner und natürlich Dirk Zöllner. Beide haben aktuelle Singles. Von Tino Eisbrenner, Ich beobachte dich. Hast du noch Erinnerungen an die Originalzeit von Ich beobachte dich mit Jessica? Nee, also ich bin ja absoluter David Bowie-Fan und damals habe ich halt nur David Bowie gehört und die Musik, das kam erst so in den letzten Jahren endlich zu mir. Das ist eine gute Antwort. Und bei Zöllner? Genauso. Der ist jetzt da mit Alles leuchtet und danach Tino Eisbrenner. Ich beobachte dich. Djajana, ich bedanke mich bei dir. Dankeschön. Alles leuchtet hell und klar, wie ein Wunder, aber wahr. Fronten abgecheckt, dabei ein Herz entdeckt. Kurz vor dem Ende, irgendwo zwischen Kopf und Lende. Ich bin aufgewacht und hatte schon gedacht, die besten Zeiten sind vorbei, doch jetzt ist alles wieder neu. Alles leuchtet hell und klar, wie ein Wunder, aber wahr. Alles leuchtet hell und klar, wie ein Wunder, aber wahr. Kapitän auf dem Traumschiff, auch wenn alles andere kaum griff. Bereit für den Hochstart, alle Zeichen stehen auf Abfahrt. Keiner weiß, wohin es geht, keiner weiß, wie der Wind sich dreht. Der Zufall steht am Steuer, alle Herzen fangen Feuer. Alles leuchtet hell und klar, wie ein Wunder, aber wahr. Alles leuchtet hell und klar. Beschweren unfassbar. Erwarte nicht zu viel. Der Weg ist schon das Ziel. Alles leuchtet. Alles leuchtet hell und klar. Wie ein Wunder, aber wahr. Alles leuchtet hell und klar. Bleib kalt und leer, machst, wenn du weinst, du allein zu sein scheinst, wenn du lachst, wenn du weinst. Über Elektromobilität und die Zukunft des Fahrens. Es macht Spaß, darüber zu reden, aber noch mehr Spaß, ihn zu fahren. Der Opel Corsa e fährt sich ausgezeichnet. Einfach elektrisch. Gewinner des goldenen Lenkrads in der Kategorie Kleinwagen. Weiter gute Unterhaltung an diesem Nachmittag mit Ihrem DDR1. Ein Blick in eine Ausgabe des Neuen Deutschland garantieren wir. Außerdem gibt es einen Blick in ein Wochenendprogramm mit Jürgen Eger und Hans-Peter Körner. Bleiben Sie gewogen und Musikwünsche an ddr1@web.de. Scholle und Tino ging die erste Stunde von Original Berlin an diesem 12. November zu Ende. Die zweite beginnt mit beiden. November, sprühender Regen, trübe Sicht. November, über den Läden müdes Licht. Spiegelnde Straßen, schweigende Bäume, im Herbstlaub verblassen, goldene Träume, eilende Leute, in sich gekehrt und stumm. Manches gewonnen und doch am Verkümmern, gekommen, sich zu erinnern, das Treiben von heute treibt in den Seelen um. November, schwebender Nebel überm Fluss. November, bebendes Warten auf den Schuss. Jahre ferner Stern. November, wunderbar klar und doch so fern. Die Träume so greifbar, der Himmel so breit und doch unerreichbar, verloren an die Zeit im Licht der Geschichte und du warst unsagbar schön. Dein Lachen kann immer noch Schatten vertreiben von dem, wie wir lebten. Was wird da noch bleiben von dem, wie wir waren, was in den Büchern steht? November. November. Thank you. führe mein Herz zurück ins Leben. Aus dem Jahr 2017, November, Tino Eisbrenner, DDR1 Original Berlin. Ein Blick auf die DEFA-Helden, Jürgen Eger, Hans-Peter Körner. Ein Blick in ein neues Deutschland und neue Musik verspreche ich Ihnen für die nächsten 60 Minuten. Shirley Bassey, Dame Shirley Bassey und Neil Diamond haben neue Veröffentlichungen vorzuweisen. Jetzt, wie versprochen, die Zöllner mit Nie mehr aus dem Album 7 Todsünden. Das war 2008. Der Strand liegt heute menschenleer, der Himmel tief, die See geht schwer. Ich singe mich um den Verstand, das Meer springt wie ein Tier an Land. Dieser Tag hat keine Nacht, das hast du mit mir gemacht. Nie vorher war es so schön, ich darf dich nicht mehr sehen. Nie mehr. Wasser schlägt mir ins Gesicht, doch diese Schläge spür ich nicht. Ich schrei es an, ich lach es aus, der Regen spendet mir Applaus. Dieser Tag hat keine Nacht, das hast du mit mir gemacht. Nie vorher war es so schön, ich darf dich nicht mehr sehen, nie mehr. Ich frag meine Mutter, ob sie mich noch trösten kann. Ich frag meinen Vater, was macht mich zum Mann. Ich trinke ein paar Schluck vom Meer, doch werd nicht klüger als vorher. Das, was ich sein will, werde ich nie. Diesmal geh ich in die Knie. Das Himmel sind nur wir zwei. Die Erde ist mir einerlei. Nie vorher war es so schön. Ich darf dich nicht mehr sehen. Nie mehr. Ich darf dich nicht mehr sehen. Nie mehr. Nie mehr. Ich darf dich nicht mehr sehen. Nie mehr. DDR 1 erinnert an die Helden der DEFA und des Fernsehens der DDR. Maria Besendahl, 1901 geboren, an der Seite von Hans Albers, sah man sie in Große Freiheit Nummer 7. Sie wirkte in einigen DEFA-Filmen mit, zum Beispiel Zlatan Dudovs Stärker als die Nacht, aber auch in Die Brücke. Heute noch aktiv Heide Kipp, lange Zeit war sie an der Volksbühne. Dort spielte sie große Rollen, im Film und Fernsehen eher Nebenrollen. Diese aber markant. Unvergessen Willi A. Kleinau, viel zu früh bei einem Autounfall 1957 gestorben. Er spielte große Rollen in Der Rat der Götter, Das Beil von Wandsbek, Carola Lamberti, Das Fräulein von Scuderi mit Henny Porten, Der Hauptmann von Köpenick, und zuletzt wie ein Sturmwind. Auch zu erinnern ist an Margarete Taute, 1920 in Jena geboren, seit 1954 am Deutschen Theater, bis 1998. Im Fernsehen sah man sie in einigen Rollen, zum Beispiel Kippenberg oder auch in der Serie Rentner haben niemals Zeit. Auch im Film Der Fall Gleiwitz spielte sie mit. Erinnern möchte ich noch an einen Texter, dem ich persönlich verbunden war, Andreas Hehle, leider nicht mehr unter uns, 1967 geboren, er hätte heute Geburtstag feiern können. Hier ist er mit dem Projekt Mondlicht, Heike Gaidar, André Drexler und Andreas Hehle. Mondlicht, wir hören ihn auch. Mondlicht. Im kalten Licht des Mondes schweben Schatten unter Wolkenbergen. Im Licht des kalten Mondes greife ich sehnsüchtig nach deinen Worten. Im kalten Licht des Mondes springt mein Herz lautlos entzwei. Im kalten Licht des Mondes schweben Schatten unter Wolkenbergen. Im Licht des kalten Mondes greife ich süchtig nach deinen Worten. Im kalten Licht des Mondes springt mein Herz lautlos entzwei. Im Licht des kalten Mondes liegen Schatten auf deinem Verbergen. Im kalten Licht des Mondes spür ich, du bist nicht frei. Im Licht des kalten Mondes liegen Schatten auf deinem Verbergen. Im kalten Licht des Mondes spüre ich, du bist nicht frei. Im Licht des kalten Mondes fängt es an und ist vorbei. Liebe Grüße auch an die Witwe Lika, Andreas Hehle, Mondlicht, das Projekt Mondlicht, Heike Gaidar, die Lyrikerin, und André Drexler, den wir auch von Jessica kennen. Einen der bekanntesten Texte von Andreas Hehle möchte ich jetzt nicht vorenthalten. Die Musik ist von Arnold Fritsch, Ines Pauke mit Himmelblau. Yeah. Ines Pauke, Himmelblau. Neue Musik habe ich versprochen. Hier ist Shirley Bassey, die den Beinamen Dame trug. Sie ist wohl auch nicht so einfach. Look but don't touch. Shirley Bassey, DDR1. Up your collar like the mercury. Good fun watching all the ladies cooling down for free. So hot, the water like a fountain from the hydrant flows. Slow down, she isn't yours no matter how much skin she shows. You might see her. Invited, you can't touch her. Because she's up on the screen, it's never gonna mean that she belongs to you. In the street or the office, treat her like a goddess or you'll be hurting too. If you can't read the signs, you're trying too much. Well, here's the headline, love it but don't touch. It isn't rocket science, but hear me out. It's no fun trying to keep her cool when she's working out. Young guns think that 'cause she's wearing something short and tight, down boy, doesn't mean she's looking for your love tonight. Just admire her. Shirley Bassey mit ihrer neuen Single auf DDR1. Sie hören Original Berlin. DDR1 möchte Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR zurückbringen. Aber natürlich auch neue Titel, vor allem auch von bekannten Künstlern vorstellen. Neil Diamond zusammen mit dem London Symphony Orchestra, Hard Light. Sometimes the world ain't kind when people get lost like you and me. I just made a friend. A friend is someone you need. take a ride across the moon, you and me. He's looking for a home. Everyone needs a place. And home's the most excellent place of all. And I'll be right here if you should call me. Turn on your heart light. Let it shine wherever you go. Let it make a take a ride across the moon, you and me. And home is the most excellent place of all. And I'll be right here if you call me. Turn on your heart light. Let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. Turn on your heart light. In the middle of a young boy's dream, don't wake me up to. We're gonna take a ride across the moon, you and me. Turn on your heart light now. Turn on your heart light now. Eine aktuelle Veröffentlichung von Neil Diamond und dem London Symphony Orchestra. Sie hören DDR 1. Mit einem feierlichen Gelöbnis junger Soldatinnen und Soldaten wird heute der 65. Gründungstag der Bundeswehr gewürdigt. Doch die Truppe kämpft derzeit an mehreren Fronten gleichzeitig. Eine Analyse veröffentlicht die ARD. Wir spielen passend dazu Hübi mit dem Lied von der Bundeswehr. Tachchen, er spieß, ich heiße Hübi und bringe meine Rockband mit. Gestern kriegte ich ihren blauen Brief mit der Order zu diesem Gig. Sie wollen hier wohl mal was anderes hören als immer diese Marschmusik. Sie sehen, steht der Laster mit Fritz, dem Rudi und der PA. Wir haben alles oliv gespritzt mit einer großen Dose NATO-Spray. Schwarz, rot, blond und schnuckelig, liebes Deutschland, ich steh auf dich. Ich geh anderthalb Jahr mit dir, doch bitte sei nicht so grob mit mir. Komm doch mal zu mir nach Hause. Zeigst du mir nun mein Zimmerchen und den Kühlschrank, wo der Champagner liegt. Morgens werde ich gern sanft geweckt von den Groupies, die es hier hoffentlich gibt. Dafür blasen wir dir den, den haben wir für dich geübt. Musik. Komm doch mal zu mir nach Hause. Schwarz, rot, blond und schnuckelig. Liebes Deutschland, ich steh auf dich. Ich geh anderthalb Jahr mit dir. Bitte sei nicht so grob mit mir. Komm doch mal zu mir nach Hause. Zum 65. Geburtstag der Bundeswehr nicht ganz ernst zu nehmen. Hübi. Im Original natürlich das Antikriegs-Weihnachtslied von John Alun. Von ihm gibt es jetzt einen anderen Titel, Big Shot Momentarily. If you've got the cheek and wanna be awfully, awfully neat, then wanna be taken to your seat, you better consider. If you want to sell and wanna be awfully, awfully swell and wanna be at the Ritz Hotel where you'll be bigger. Big shot, they tell me, that's what I could be. Shot! They tell me that's what I could be, but it's momentarily. You know it's momentarily. They'll put you in a wigwam and make you do it on a program on TV. You're gonna be on TV, TV. You're gonna be on the silver screen. You're gonna be knighted by the queen. You're gonna be rich and awfully mean. You're gonna be what they call the singer. You're gonna be noticed. If you want to be king, you've got to be awfully, awfully keen. You've got to be taken where you've been. You've got to be noticed. Everywhere you go, you're gonna be talking on the phone. You're gonna be noted where you go. You're gonna be posted. Big shot. They tell me that's what I could be. Big shot. They tell me. In der nächsten halben Stunde gibt es einen Blick auf das Wochenendprogramm mit den Kollegen Hans-Peter Körner und Jürgen Eger. Außerdem schauen wir in ein neues Deutschland. Es geht exakt 35 Jahre zurück. Jetzt aber das Aktuelle vom Tag. Nachrichten. 21.866 Neuinfektionen in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut meldet. Deutschland habe sich bis zu 100 Millionen Dosen des BioNTech-Impfstoffs gesichert, so Gesundheitsminister Spahn. Dabei sieht der EU-Verteilungsschlüssel nur 56 Millionen Dosen vor. Gibt es heimliche Deals? Das fragt die ARD. Ich möchte Erich Honecker zitieren, seine letzte Rede vor Gericht. Die Menschen werden merken, wenn sie keine Patienten, sondern Kunden sind. Donnerstag, der 12. November 2020. Bleiben wir bei Covid-19, bleiben wir bei der ARD. Die Tagesschau berichtet, 120.000 zusätzliche Vollzeitstellen fehlen in Pflegeheimen. Eine Maskenpflicht für Grundschüler lehnt Sachsens Kultusminister Piwarz weiter ab. Auch hat er sich gegen eine Verlängerung der Weihnachtsferien ausgesprochen. In Bautzen fordert der Kreiselternrat die Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen. Angeblich befürworten das 2/3 der Eltern. Hierbei organisiert auch eine Initiative mit, die Verbindungen zu Querdenken haben soll. Wirtschaftssachverständige warnen vor Schulschließungen. Das hätte signifikante Auswirkungen auf die Zukunftschancen junger Menschen. Mehr als 2000 deutsche Schulen sind derzeit ohne Regelbetrieb. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht ausreichend Spielraum im Haushalt, auch bei einer weiter andauernden Pandemie Finanzhilfe für die Betroffenen zu leisten. Da muss er eine Gelddruckmaschine gefunden haben. In Österreich sind die Ausgangsbeschränkungen bis zum 22. November verlängert. Auch New York verschärft seine Maßnahmen. Es gibt einen weiteren Fall im Weißen Haus. Griechenland verhängt nächtliche Ausgangssperren. Moldawiens Präsident ist zur Impfung mit dem russischen Serum bereit. Ein Pharmaproduzent in Tibet ist zur Zulassung von russischen Impfstoff in China berechtigt. Die Europäische Union hat keine Daten über die Wirksamkeit des russischen Impfstoffs Sputnik 5 gegen das neuartige Virus. Das teilte eine EU-Quelle gegenüber Reportern in Brüssel gestern mit. Die Tests des russischen Sputnik 5-Impfstoffs gegen das Coronavirus in Venezuela verlaufen laut dem Staatschef des lateinamerikanischen Staates Maduro erfolgreich. Die Türkei ist an der Herstellung des russischen Impfstoffs Sputnik 5 interessiert. Der ukrainische Präsident Zelensky bittet Bundeskanzlerin Merkel um Mithilfe bei der Lieferung vom Corona-Impfstoff. Schwieriger scheint eine Impfung gegen Rassismus zu werden. Eine Studie der Ruhr-Universität Bochum beschäftigt sich mit Diskriminierungserfahrungen bei rechtswidriger polizeilicher Gewalt. Eine Erkenntnis: Polizeibeamte verhalten sich rassistisch, ohne es zu merken. Das scheint ja eine Studie zu sein. Das Böse in mir und ich merke es nicht. Ein 11-jähriger muslimischer Schüler hat einer Lehrerin am Dienstag in Berlin mit Gewalt und Enthauptung gedroht, der Tagesspiegel berichtet. Laut Berichten mehrerer deutscher Medien ist in das Zollamt von Nordrhein-Westfalen eingebrochen worden. Die Täter sollen 6,5 Millionen Euro erbeutet haben. International ist der Premier von Bahrain ist gestorben. Der iranische Präsident Rouhani hat dem designierten US-Präsidenten Biden Zusammenarbeit angeboten und Bedingungen dafür formuliert. Das im iranischen Fernsehen. Baku sieht sich nach Angaben des aserbaidschanischen Präsidenten als Sieger in dem Konflikt um Bergkarabach. Die Kämpfe seien zu Ende. Der syrische Präsident al-Assad hat die westlichen Länder und die Türkei dessen beschuldigt, syrische Flüchtlinge von der Rückkehr in das eigene Land abzuhalten. Vertreter von nationalistischen Gruppen demonstrierten gestern in Warschau. Moskau und Damaskus, Russland und Syrien beschuldigen die USA der Ausbildung von IS-Terroristen. Benannt wird ein Lager Al-Hol in Syrien. In einer privaten Arztpraxis im schwedischen Göteborg sind bei einer Explosion zwei Menschen verletzt worden. Der russische Präsident Putin hat bei einem Treffen am Mittwoch auf die Notwendigkeit hingewiesen, auch in Zukunft vielversprechende Kontrollsysteme für die russischen Nuklearstreitkräfte zu entwickeln. Bei diesem Thema darf man ihm zufolge nicht stillstehen. Mehrere Verletzte gab es nach Explosion bei einer Veranstaltung mit westlichen Diplomaten in Saudi-Arabien. Svetlana Tichanowskaja, die Ex-Präsidentenkandidatin in Weißrussland, hat sich zu Verhandlungen mit den Behörden der Ex-Sowjetrepublik bereit erklärt. Das wurde am Mittwoch in der weißrussischen Hauptstadt Minsk unter Berufung auf Tichanowskajas Telegram-Kanal mitgeteilt. Joe Biden, der seinen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in den USA verkündet hat, hat den Abstand zum amtierenden Staatsoberhaupt Trump auf 5 Millionen Stimmen vergrößert. Trotz des Widerstands von Amtsinhaber Donald Trump treibt Joe Biden die Zusammensetzung seiner Regierungsmannschaft voran. Er ernennt einen Stabschef. Trump selbst ist gestern zum ersten Mal nach der Niederlage bei der US-Präsidentschaftswahl öffentlich aufgetreten. Am Tag der Veteranen nahm er auf dem Nationalfriedhof in Arlington im Bundesstaat Virginia an einer Kranzniederlegung teil. Sein gewählter Nachfolger Biden besuchte das Mahnmal zum Koreakrieg in Philadelphia in Pennsylvania. Beide gaben sich präsidial. Die ARD berichtet, im Kampf gegen Trump wusste Biden den linken Flügel seiner Partei, anders als Hillary Clinton 2016, geschlossen hinter sich. Durchsetzen konnte sich Trump noch in Alaska. Die US-Republikaner stehen vor einem Dilemma. Sollen sie Trumps Kampf gegen angeblichen Wahlbetrug unterstützen oder sich auf die Zeit nach ihm einstellen? Trumps außergewöhnlich hohe Stimmenzahl erschwert diese Entscheidung. Die ARD berichtet, mit einem feierlichen Gelöbnis junger Soldatinnen und Soldaten wird heute der 65. Gründungstag der Bundeswehr gewürdigt. Neben dichten Wolken, heute im Süden und teilweise im Osten auch Sonne, im Westen und Norden stellenweise Regen. Die kommenden Tage wolkiger im Norden, Sonntag Sonne im Osten. Das war das Neueste am Tage. Ein Blick auf das Wochenendprogramm. Samstag ab 14 Uhr präsentieren wir je eine Stunde ABBA, die Pudis, die Beatles und Frank Schöbel. Und einer der vier jetzt für Sie. nee, das ist ja... Wow! Erstaunlich günstig. Die neue ADAC-Autoversicherung. Jetzt wechseln und als ADAC-Mitglied bis zu 10% Rabatt sichern. Mehr dazu jetzt überall beim ADAC. Wow! Zur Weihnachtszeit, da darf man naschen und was von süßen Tellern erhaschen. Und alle erlauben sich still und leise Süßes vom Essen, ausnahmsweise. Entdecke die süße Weihnachtsauswahl bei Aldi. Zum Beispiel Gewürzspekulatius. Die 600-Gramm-Packung nur 96 Cent. Genieße Weihnachten besonders. Auch in diesem Jahr mit Aldi. Aber die Beatles, Frank Schöbel und die Pudis, das ist der Samstagnachmittag auf ihrem neuen DDR 1. Sonntag nach 14 Uhr, Kolumnen mit Jürgen Eger, dem Dichtersänger aus Berlin. In den 80er Jahren veröffentlichte er zwei Langspielplatten, eine auf Amiga, eine auf Litera. Sonntag. Eger aus Berlin. DDR 1. Gestern interessierten sich zwei, drei Mücken für mich. Was vor 5 oder 10 Jahren ein reines Ärgernis war, erscheint unser einem heute als eine freudige Botschaft des Überlebenswillens der Natur. Es gibt sie noch. Ich habe sie erschlagen, trotz der Freude. Ein zu alter Reflex. Jürgen Eger war das. Mehr von ihm am Sonntagnachmittag. Und direkt im Anschluss folgt dann die Lyrik mit Hans-Peter Körner. Dieser spielte bereits in den 60er Jahren an der Seite von Hanshard Hartloff und Herbert Köfer und Peter Reuß in dem Film Denk bloß nicht, ich heule. In den 70er Jahren sahen wir ihn in dem Film Lotte in Weimar, in einigen anderen Film- und Fernsehproduktionen, unter anderem einer Heine-Aufzeichnung des Theaters. Johann Wolfgang Goethe: Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Na, wenn dich Goethe schon auf dem Kickelhahn aufhält, dann Melodien von Herbert Roth. Aus der Fernsehsendung Oberhofer Bauernmarkt, das Orchester Gerhard Honig mit Melodien von Herbert Roth und jetzt ins neue Deutschland. 1985, der 12. November. Das war ein Dienstag. Auf Seite 1 die Parlamentspräsidenten der DDR und der CSSR begannen Gespräche. Es gab neue Aktionen der Jugend im weltweiten Friedenskampf. 300 Wissenschaftler aus Hamburg verweigerten die Mitarbeit an SDI, dem Weltraumprojekt. Der 5. Kongress der Theaterschaffenden der DDR berät künftige Aufgaben. Das Referat hielt Präsident Hans-Peter Minetti. Die UNO bekräftigt das Recht der Völker auf Frieden. Der Außenminister der BRD, Dietrich Genscher, sprach von einer Verhinderung des Wettrüstens im All. Das sei eine Überlebensaufgabe. Die kanadische Pugwash-Gruppe appellierte an die Regierung in Ottawa, die der UNO-Vollversammlung vorliegenden Resolutionsentwürfe zum sofortigen Einfrieren der nuklearen Rüstungen zu unterstützen. In Washington bekamen die Arbeitslosen kaum Hilfe. Aus Ungarn wurde berichtet, 26 neue Städte entstanden während der letzten 12 Jahre. Und die DDR meldete stürmischen Wind an der Küste und im Harz. Der Hafenumschlag in Rostock und Wismar wurde zeitweise eingestellt. In Schwerin wurde italienische Kunst der Renaissance ausgestellt. Es gab die Kammermusiktage im Schauspielhaus Berlin. Eröffnet wurde ein Erfahrungsaustausch der Bibliothekare und die zentrale Leistungsschau 1985 der Amateur-Disco-Moderatoren der DDR in Karl-Marx-Stadt wurde am Sonntag mit der Preisverleihung beendet, an dem vom Ministerium für Kultur, vom FDJ-Zentralrat und vom Rat des Bezirkes alle 3 Jahre veranstalteten Wettbewerb hatten 300 der besten Diskotheker aus allen Teilen der Republik teilgenommen. Mit einem weit gefächerten Programm gaben sie einen Überblick, wie mit ihren Möglichkeiten und Ideen zu einer niveauvollen Unterhaltung und Geselligkeit beigetragen werden kann. Die Preisträger kamen aus den Bezirken Gera, Halle, Karl-Marx-Stadt, Leipzig, Magdeburg, Rostock, Schwerin und Suhl. Bei der Abschlussveranstaltung gab es viel Beifall für das EDS-Quartett der Robert-Schumann-Philharmonie. Karl-Marx-Stadt es bot als Uraufführung ein Arrangement bekannter Rock- und Pop-Titel von Peter Gotthardt auf klassischen Instrumenten. Dienstag gab es den Film Ihrer Wahl im Ersten. Danach Troika-Geschichten vom Sport. Danach das Philharmonieorchester von Radio France. Der Fernsehfilm Der Haken im Zweiten. Lieder und Tänze aus Mecklenburg danach. Radio DDR 1, die volkstümlichen Weisen. Danach ein musikalisches Feuilleton. Guter Mond, du gehst zur Stille. Musikalisches Feuilleton, wo gibt es sowas noch? Radio DDR 2, der Leningrader Abend. Berliner Rundfunk, BIT und die Stimme der DDR, das Musikjournal der Woche. Gerade las ich vor, in Karl-Marx-Stadt wurde Musik von Peter Gotthardt aufgeführt. Na, hier ist was davon. Sitting in town on my roof, watch buildings grow. Sky is blue, cars rolling slow. I sit and I think of my girl, one girl I love. Waste my time with magic dreams. If I had wings and I could fly, yes, I know where I would go. But I'm sitting in town on my roof, watch buildings grow. Sky is blue, cars rolling. Oh, I think of my girl, one girl I love. Waste my time with magic dreams. Sitting in town on my roof, watch buildings grow. Sky is blue, cars rolling. Aus dem damals hochgelobten, mittlerweile auf DVD erschienenen Spielfilm bzw. Fernsehfilm Jan Oppen. Musik von Peter Gotthard. Dirk Michaelis sang On the Roof. Die Hauptrolle spielte damals Martin Trettau. DDR1, Monika Haufen, Klaus-Dieter Henkler, arrangiert von Helmut Frommhold. Was uns der Tag bringt. Ihnen einen schönen Tag. Freu dich, wenn ein neues Haus entsteht, wenn der Wind auch heut noch durch die Räume weht. Unser Wind hat sich ganz schön gedreht in all den Jahren. Freu dich, wenn du junge Bäume siehst, wenn das Grün auch heut noch etwas zaghaft sprießt. Denk an das, was du jetzt nur noch liest von all den Jahren. Was wir ersannen, nicht nur Haus und Baum, blieb kein Traum, kein Traum, kein Traum. Was uns der Tag bringt, kann nicht nur Zufall sein. Liebe und Fleiß braucht der Wein. Wer unser Lied singt, weiß auch im Sonnenschein, wächst nicht das Korn von allein. Die Ideen, der Mut, die Tat, sind die Saat, die Saat. Freu dich über jedes eigene Werk, liegt vor uns auch heute noch ein Riesenberg. Mensch, wenn er will, ist kein Zwerg. Freu dich auf morgen. Was uns der Tag bringt, kann nicht nur Zufall sein. Liebe und Fleiß braucht der Wein. Wer unser Lied singt, weiß auch im Sonnenschein, wächst nicht das Korn von allein. Die Ideen, der Mut, die Tat, sind die Saat, die Saat. Freu dich über jedes eigene Werk, vor uns auch heute noch ein Riesenberg. Denn der Mensch, wenn er will, ist kein Zwerg. Freu dich auf morgen. Freu dich auf morgen. Was uns der Tag bringt. Der 12. November 2020. Radio Berlin International,

One by One. Bleiben Sie dran, zwei weitere Stunden DDR 1, dann der progressive Abend ad libitum. DDR 1 mit Erinnerungen an den Rundfunk der DDR und an eine erfolgreiche Band Reggae Play. Die Reggae Player haben ja vor 5,5 Jahren mit ihrem Auftauchen in der Rockszene unheimlich Furore gemacht. Obwohl, eigentlich hatte einen gar nicht so sehr die Musik vom Hocker gerissen. Viel interessanter und packender waren die Aktionen der Band. Lutz Winkler, der Sänger, eine richtige Ulknudel, hat mit seinen Kollegen auf der Bühne Mittel aus der Schauspielkunst, szenische Mittel, wie man sagt, und kabarettistische Mittel benutzt. Der Spaß, den die Musikanten von der Bühne runterbringen, kommt also zustande, weil dufte Musik und Bewegung zusammenwirken und natürlich Kostüme und Masken das ihrige tun. Tja, und bis heute betreibt die Drei-Mann-Band das Ganze mit Konsequenz und wachsender Meisterschaft. untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Diesen Winter soll's besonders glatt werden. Na, das hoffe ich doch. Hä? Faltenfreie Winteroutfits mit Otto und dem Beko-Trockner mit automatischem Knitterschutz und Energieeffizienzklasse A++ für nur 366 Euro. Auch mit 0% Finanzierung bis zum 7.12. Beko, jetzt in der Otto-App. Weihnachten hat ein Zuhause. Deins. Sängerin und Moderatorin war auch Barbara Kellerbauer, hier zusammen mit Horst Köppert, dem Urgestein von der Ostsee. Genau, weil es an der Mündung der Warnow liegt. Warne mündet. Und was hat dir so Besonderes gefallen schon? Du hast die Kindheit hier verlebt. Bin hier geboren und habe mein ganzes Leben hier. Was sollte man sich noch so anschauen? Was soll man sich anschauen? Ach, eigentlich alles in Warnemünde. Alles interessant. Weißt du, Warnemünde hat eine tolle Geschichte. Das war vor 180 Jahren war das so ein ganz kleines Fischerdorf. Ja. 750 Seelen. Arme Leute wohnten hier. Ja. Ja, und dann kam das Badezeitalter. Da haben die gesagt, Menschenskind, haben die so einen Kolben gehabt, so einen Riecher. Das ist die Zeit für uns, jetzt fangen wir an. Da haben sie aus eigener Kraft einen Badeort gebaut. Die Dünen haben sie angelegt, haben sich neue Häuser gebaut. Es gab nur zwei Reihen, die Förrich, die Achterich, zwei Reihen Häuser. Dann haben sie Gaststätten gebaut, haben eine Verbindung überhaupt zum Binnenland geschaffen. Ja. Haben dann, als die Eisenbahn aufkam, Verbindung Fähre gebaut, ein Trajekt und einen Dampfer gekauft, damit es überhaupt mit Rostock zusammenkam. Es war eine tolle Sache. Und es war alles auf Sand gebaut, hier Warnemünde. Ja. Und da haben die gesagt, Mensch, wir müssen uns Erde rankarren. Haben die Erde rangefahren. Haben sie zu den Seeleuten gesagt, bringt uns Bäume mit aus dem Ausland. Haben die Bäume gepflanzt. Dieser Park, der hier ist, leider ein bisschen zusammen. Du weißt ja Bescheid. Ja, das sind alles fremde Bäume. Ich lebe hier, ich liebe Warnemünde. Wo wir hier sitzen, das Kurhaus. Ja, wollte ich fragen. Ja, das ist in den 20er Jahren erst gebaut. Bauhaus Stiel, siehst du, und jetzt renoviert vor 2 Jahren. Und ich freue mich, dass wir es haben. Der Blick wunderschön aufs Meer und so weiter. Und jetzt sagen wir einfach mal Prost. Was meint ihr noch? Oh, die Ostseewellen trecken an den Strand. Wo die gele Ginster bläut den dünnen Sand. Wo die Möwen schriegen grell ins Sturmgebrust. Da ist nie meine Heimat, dort bin ich. Mediengeschichte auf DDR 1. Erinnern wollen wir an die Sendung Hit Globus. Das war eine internationale Hit-Umschau mit Lutz Bertram. Hier ein Stück aus einer Ausgabe 1990. Von 11 auf 10, Samurai, erste allgemeine Verunsicherung. Die sechste Woche von 15 auf 9, Do You Remember, Phil Collins, die neunte Woche dabei. Von 8 auf 8, Deine Liebe klebt, Herbert Grönemeyer, sechste Woche. Der zweite Zugang, neu auf 7, Crying in the Rain. Aha, die erste Notierung logischerweise dafür. Von 7 auf 6, Love is Such a Lonely Sword, Blue System. Die achte Notierung von 5 auf 5, Blaze of Glory, John Bon Jovi. Die vierte Woche von 3 auf 4, We Love to Love, P.M. Samson und Double Key mit der achten Notierung. Von 4 auf 3, World in My Eyes, Depeche Mode, die fünfte Woche. Und von 2 auf 2, The Right Combination, Psycho und Donny Wahlberg seit 4 Wochen notiert. Lobus. Naja, was soll eigentlich noch sein? Weder der Fachmann staunt, noch der Laie wundert sich. Es ist ja alles längstens am Tag. Zum vierten Mal bei uns auf 1. Hier sind New Kids on the Block. Lutz Bertram, 1990. Mediengeschichte DDR 1. 1 spielt Musik aus der DDR. Internationales. Spielen wir neue Musik, dann in den Sendungen Ad Libitum und Was wäre wenn? Wer nicht fliegt, Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben. Hallo, hier ist Quasta, ich grüße alle Hörer von Radio DDR. Was für Thämmerchen? The victims we know so well, they shine in your eyes when they kiss and tell. Strange faces we never see, but you're always there, like a ghost in my dream. And I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things, pull my puppet strings, have the strangest void for you. We love and we never tell what places our hearts in the wishing well. Love leads us into the stream, and it sink or swim like it's always been. And I keep on loving you, it's the only thing to do. When the angel sings, there are greater things. Can I give them all? Pull the strings of emotion, take a ride into unknown pleasure. Feel like a child on a dark night, wishing there was some kind of heaven. I could be warm with your smiling. Hold out your hand for a while, the victim. Know them so well, so Mediengeschichte auf DDR 1. Wir erinnern an Karl Eduard von Schnitzler. Hier 1989 in einer Talkshow zum 40. Jahrestag der DDR. Aber trotzdem am meisten bewegt, und zwar im Innersten bewegt, hat mich, als unsere Fahne vor dem Bundeskanzleramt aufgezogen wurde, als unsere Hymne erklang und als der Bundeskanzler Erich Honecker in Bonn begrüßte. Warum? Weil da eigentlich ein Schlussstrich hätte gezogen werden unter die unaufhörlichen Feindseligkeiten gegenüber der DDR und das erwünschte, für Europa so wichtige, normale Verhältnis zwischen beiden deutschen Staaten besiegelt schien. Splish, splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Yeah, a rub dub, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor, I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish, splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? There was a splishing and a splash, reeling with the feet. The bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a strolling, reeling with the feel, moving and a grooving, splishing and a splashing. Mediengeschichte DDR 1. DT64 Mitschnitte. Morgenrock. Um 5.04 Uhr der Hinweis, dass demnächst jemand durch mich und dieses Telefon hier, das hier, geweckt wird. Sämtliche Gespräche von Geburtstagskindern in Wolfen sofort unterbrechen und abwarten. I've been loving you a long time. Mediengeschichte DDR 1. We'll be right back. Bar, da sitzt er schon wieder, mir zwittern die Glieder. Ich denk nur bei mir, Mensch, kann der fliegen? Und fang gleich an, mich in ihn zu verlieben. Ich küsse und guck, Mensch, den kennst du doch. Schaue näher hin, aber warte noch. Da wird mir klar, was hier passiert. Mein eigener Freund hat mir nachspüren, ja? Eine Kultsendung auf DT64 war der Hit Globus, die internationale Hitparade. Wir schalten in eine Sendung von 1987, besser gesagt, Lutz Bertram verabschiedet sich. Jugendradio DT64, eure Antenne für den Tag. Das war der Hit Globus, die internationale Hitumschau für die laufende Woche. Na klar, wir grüßen euch, wo immer ihr uns hört. Unsere Anschrift lautet Jugendradio DT64, Hit Globus, Nalepastraße, Berlin, 1160. Ich trete jetzt ab in den Urlaub, will sagen, das Wetter bleibt dann in der Regel noch wochenlang schlecht. In der nächsten Woche nicht nur in der Redaktion, sondern auch als Moderator hier im Studio Roland Urbanski wieder zurück. Der Hit Globus heute mit Thomas Simmert, Jana Göpel. Schön ist die Tage und keep on rocking. Ten, neun, acht, fünf, sechs, sieben, ischie, drei, etnin, echa. Globus. Mediengeschichte DDR 1. Die Bäume voll von ungeheurem Grün. Wo ich hergekommen bin, war das Leben voll von ungeheuren Mühen. Für ein Stück Brot, das der Schornstein grad soeben raucht. Für ein Gewand und ein paar Schuh, was man halt zum Überleben braucht. Wo ich hergekommen bin, war mein kleines Leben lang vorherbestimmt. Wo ich hergekommen bin, wusste jeder, welchen Weg der Junge nimmt. Für ein Stück Brot muss er werden, dass man ihn auch braucht. Muss er stark sein, schon bei Zeit, dass der kleine Schornstein weiterhaut. Wo ich hergekommen bin, gibt es Sommer, Winter und den Sturm im März. Wo ich hergekommen bin, welkt armen Leuten vor der Zeit das Herz. Für ein Stück Brot sind sie fort in eine fremde Welt oder blieben, was sie waren, starben hin beim Kampf ums bisschen Geld. In dem Dorf, aus dem ich bin, hat das Leben sich vor 30 Jahren gekehrt. Wo ich hergekommen bin, war das Leben über Nacht die Mühe wert. Und ich ging fort, ohne Eile, ohne Trauer auch. Wenn ich grün brauch, fahr ich heim zum Kartoffelfelderrauch. Joko, guck mal, wie cool. Dein altes Smartphone hier sieht noch aus wie neu. Brauchst du es noch? Könnte ich wirklich gut bei ebay.de verkaufen. eBay, eBay, eBay. Manchmal glaube ich wirklich, dass du nur für eBay hier bist. Hä? Ich kaufe uns beiden noch davon was Schönes. Kaufe, was du brauchst. Verkaufe ganz entspannt, was du nicht mehr brauchst. Kaufen, verkaufen, eBay. Jetzt im Saturn Black November, dem besten Monat des Jahres. Die Apple AirPods Pro, komplett kabellos und mit Wireless-Ladecase. Für nur 194,95 Euro. Nur bei Saturn. Du kannst mehr. Mediengeschichte auf DDR 1. Der Berliner Rundfunk publizierte täglich das Magazin Treffpunkt Alexanderplatz. Treffpunkt Alexanderplatz. Das Mittagsmagazin des Berliner Rundfunks. Mediengeschichte auf DDR 1. Yeah! Mediengeschichte auf DDR 1. Erinnerungen an das Schlagerlotto mit Bobby Bülke. Dieser lebte von 1926 bis 2007. Er war Theaterschauspieler, Konferenzier, Rundfunkmoderator. Entdeckt wurde er von Eberhard Kors. Das Schlagerlotto wurde in den 80er Jahren ausgestrahlt. Welche Interpreten beim nächsten Schlagerlotto mit dabei sein werden, das wollen wir jetzt durch unser Glücksrad ermitteln. Also, wir können uns freuen auf... Beppo Küster und auf Miro Fabian hoffen wir, dass wir auch alle verpflichten können. Wie wir ihre Post entnahmen, hatten sich viele auf Hans-Jürgen Bayer gefreut. Leider, er ist auf Tournee. Als musikalischen Gruß eines seiner bekanntesten Lieder in Kurzfassung. Wir bringen Ihnen den Klang des Rundfunks und des Fernsehens der DDR zurück. Erinnerungen an das Schlagerlotto. Schlagerlotto, unser Motto, bringt Musik für jedermann. Schlagerlotto. DDR 1. Of the cuts. You know I love getting up in the morning when the sun first strikes the trees. All the morning birds that sing above still bring back memories of a girl who stood beside me when the rides I did were on. But she went back down the river just when I thought I could be strong. When I thought I could be strong. So I sing, hi-yo, hi-ya-ya-ya-ya-ya. But the letter said goodbye. Now my mornings are for wondering and my nights to reason why. Why a stranger comes to steal the love of a girl I had to hold. But she went back down the river just when I thought I could be strong. When I thought I could be strong. So I sing, hi-yo, hi-ya-ya-ya-ya-yo, hi-yo. I sing, hi-yo, hi-ya-ya-ya-ya-yo, hi-yo. I sing, hi-yo, durch das Land, den Beute auf dem Rücken, die Klampe in der Hand. Ich bin ein lustiger Wandersmann, gar völlig unbeschwert. Ein Lied, das sieht durchs ganze Land, das jeder gerne hört. Diesen Weg auf den Höhen bin ich abgegangen, für dein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich verlangen, führen wir bald nur nach dir. Ich grüße die Sula. Guten Abend. Ich grüße die Sangesfreunde und ich grüße Sie, liebe Fernsehzuschauer, zu Hause. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Dieses Lied von Herbert Roth sangen alle Interpreten aus voller Kehle gewissermaßen zum Auftakt des dritten Schlagerstudios vom Jahrgang 79. Wir sind also in Suhl. Chris Wallasch, das Schlagerstudio. Ein Gruß aus Thüringen, DDR 1. 2020 verstarb Jürgen Schulz. Hier hören wir ihn im Palast der Republik. Guten Abend Ihnen allen hier aus dem überaus festlich geschmückten Palast der Republik. Der Berliner Künstlerball hat gerufen und Tausende sind gekommen. Wissen Sie, ja schon allein dieses Wort Ballatmosphäre hat ja einen ganz besonders reizvollen Klang. Und ich kann eigentlich nur hoffen, dass ich vieles von der Stimmung heute Abend auch zu Ihnen nach Hause übertragen möge. Der Palast und viele Berliner Kulturstätten haben sich ein farbenfrohes, ein frühlingshaftes Programm einfallen lassen und ich bin selbst gespannt, was wir heute Abend hier alles noch so erleben werden. Eins weiß ich schon jetzt, es wird sehr viel Schlagerliches sein, es gibt auch Chansonhaftes, Artistisches, Zauberhaftes im wahrsten Sinne des Wortes und auch Modisches. Wir werden versuchen, mit prominenten Künstlern, mit interessanten Gästen ins Gespräch zu kommen. Wir sind außerdem zu Gast im Sport- und Erholungszentrum, im Schauspielhaus und im Friedrichstadtpalast. Wie gesagt, vieles im Angebot. Wir können eigentlich nur so ein paar kleine optische Randnotizen machen, Ballnotizen, wenn Sie so wollen, aber die natürlich in Farbe und für Sie hoffentlich farbig. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. Anyone who had a heart would take me in his arms and love me too. It's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I die, dear. Knowing I love you so. DT64 Morgenrock. Mediengeschichte DDR1. DT64 Mitschnitte. Morgenrock. 5.15 Uhr. DT64 Nachrichten. Bonn, gemeinsamer Verfassungsausschuss eingesetzt. Die 64 Mitglieder, je zur Hälfte aus dem Bundestag und Bundesrat, sollen prüfen, welche Änderungen des Grundgesetzes durch die politische Situation nach der Vereinigung notwendig werden. Die Länderkammer will heute seine 32 Mitglieder benennen, sodass die Kommission sich in einer Woche konstituieren kann. Osijek, verstärkte Angriffe auf die kroatische Stadt. Die Bundesarmee bombardierte am Abend vornehmlich das Industriegebiet, wurde von kroatischer Seite mitgeteilt. Neue Angriffe wurden auch aus der Stadt Pakrac und zahlreichen kleineren Ortschaften gemeldet. In Prag beginnt heute eine Krisensitzung der KSZE zu Jugoslawien. London, internationale Stars unterstützen AIDS-Kranke. Anlässlich des Welt-AIDS-Tages treten morgen in 9 Städten auf 3 Kontinenten internationale Künstler in großen Popkonzerten auf. Mit den Veranstaltungen sollen Gelder für die AIDS-Hilfe und Forschung aufgebracht werden. Im Berliner Tränenpalast am Bahnhof Friedrichstraße werden unter anderem Nina Hagen, Arthur Kitt, Jimmy Somerville und Banderas erwartet. Das Wetter, die Temperatur zurzeit 2 Grad, heute neblig trüb, teils aufgeheitert, niederschlagsfrei. Temperaturen 3 bis 8 Grad. 5.18 Uhr und ich sage euch nochmal, welcher Sender das hier ist. Das ist DT64 mit dem Morgenrock und mit Dave Schmidt. Mediengeschichte, DDR1. Oh,

Wir müssen uns doch gegenseitig unterstützen. Und einige müssen dann auch was richtig Dickes gewinnen dafür. Machen Sie es wie Gabriele. Helfen und gewinnen. Mit einem Los der Deutschen Fernsehlotterie. Jetzt mit Extrachancen in der Weihnachts-Sonderverlosung. Zum Beispiel eine lebenslange Sofortrente oder 10.000 Euro. Kann ich nur jedem empfehlen. Ist ein tolles Gefühl. Noch schnell losbestellen auf fernsehlotterie.de. Loskauf ab 18. Glücksspiel birgt Risiken. Infos auf bzga.de. Bei Aldi gilt, einkaufen aber sicher. Denn wir geben dir unser 4-Punkte-Versprechen. Wir bieten alles für den täglichen Bedarf. Wir haben alles auf Lager. Bei uns ist alles viel schneller erledigt. Und es läuft alles nach strengen Hygieneplänen. Denn gemeinsam geht eben alles. Aldi ist für dich da. Ganz sicher. Mediengeschichte auf DDR 1. Der Auslandsrundfunk der DDR nannte sich Radio Berlin International. Hier ein Mitschnitt. Radio Berlin International mit dem Programm in deutscher Sprache. Wir senden täglich zu dieser Zeit auf folgenden Frequenzen. Nach Europa, dem 49-Meter-Band auf 6080 und 6115 kHz. Im 41-Meter-Band auf 7185, 7260 und 7295 kHz. Sowie im 31-Meter-Band auf 9730 kHz. An excerpt from Mozart's Eine kleine Nachtmusik came to you in the transmission of Radio Berlin International, the voice of the German Democratic Republic. Frühlingszeit für alle Kinder. Geschichte auf DDR 1. Radio DDR mit dem zweiten Programm bringt Nachrichten. Die Sowjetunion wird nach den Worten ihres UNO-Delegierten Trojanowski auch künftig den Kampf des Volkes von Simbabwe unter Führung der Patriotischen Front konsequent unterstützen. Soweit die Meldungen, wir kommen zum Wetter. Luftdruck 1014 Millibar gleich 760 Torr fallend. Die Aussichten: in der kommenden Nacht vor allem im Norden und in den westlichen Bezirken noch etwas Niederschlag. Kaum noch Glätte, nur geringer Temperaturrückgang. Meist mäßiger Wind aus Nordost bis Ost. Im Norden und im Bergland zum Teil stark, nachts anhaltend und auf Richtungen um Ost drehend. Morgen starke, besonders im Südosten zum Teil aufgelockerte Bewölkung, nur vereinzelt Niederschlag. Höchsttemperaturen 1 bis 6 Grad. Im Südosten noch örtlich darüber, mäßiger, an der Küste zum Teil starker Südostwind. Und hier noch ein Verkehrshinweis. In Verbindung mit Sprühregen kommt es gebietsweise zu Glatteis. Radio DDR mit seinem zweiten Programm brachte Nachrichten. Abschließend die Zeit. Es ist 15 Uhr und 5 Minuten. DDR 1. Was ist geschehen? Kannst es nicht beschreiben und erst recht noch nicht verstehen. Eine innere Stimme ruft dir ständig zu. Du hast dich verändert, du bist nicht mehr du. Zwischen Tag und Abend einen Augenblick suchten dich zwei Augen und du lächeltest zurück. Für ein paar Sekunden hielt die Zeit den Atem an. Träumst von Wiedersehen, aber wie und wo und wann? Es kommt so oder so, es wird traurig oder froh. Es heißt ja oder nein, es kann sein und doch nicht sein. Es kommt so oder so, irgend oder nirgendwo. Es wird leicht oder schwer, aber wer weiß das vorher? Du du da, du du da, du da da da da da da. Hoffnung schürt die Sehnsucht, hält dich wach wie nie. Wird die Glut zur Flamme oder bleibt es Fantasie? Du machst dir Gedanken, wie es weitergeht. Ob es noch zu früh wäre oder schon zu spät. Es kommt so oder so, es wird traurig oder froh. Es heißt ja oder nein, es kann sein und doch nicht sein. Es kommt so oder so, irgend oder nirgendwo. Es wird leicht oder schwer, aber wer weiß das vorher? Es kommt so oder so, es wird traurig oder froh. Es heißt ja oder nein, es kann sein und doch nicht sein. Es kommt so oder so, irgend oder nirgendwo. Es wird leicht oder schwer, aber wer weiß das vorher? Es kommt so oder so, es wird traurig oder froh. Es heißt ja oder nein, es kann sein und doch nicht sein. Es kommt so oder so, irgend oder nirgendwo. Es wird leicht oder schwer, aber wer weiß das wohin?